schnelles Wort, klaut ein Hund aus Boden dort, hat selber Berg am Rauchen. Niemand redet ein stummes Wort, genau ein, und aus Boden dort hat selber.